Hallo, hallo, hallo, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. All over the world. Auf der ganzen Welt. I am Reinhard and my, I don't know who you are. Ich bin Reinhard, ich weiß nicht, wer du bist. This is Daniel. This is Daniel. But, you know, I was just thinking, Daniel is what? Ich dachte gerade, Daniel, wer ist der? My Portuguese mouth, my right hand man, my translator. Mein portugiesischer Mund, meine rechte Hand, mein Übersetzer. Warum sind wir hier? We are here because I want to share my prophetic perspective 2022. Ich will meine prophetische Perspektive für 2022 geben. And as always, I've spent some time talking to God about what does He want to share for 2022. Wie immer habe ich einige Zeit damit verbracht, mit Gott darüber zu sprechen, was er mir für 2022 mitteilen möchte. First of all, remember. Als erstes erinnere dich. I share this with all humility. Ich teile dies in aller Demut. I never share anything prophetic with this attitude. This is the absolute word of the Lord. Ich teile nie etwas Prophetisches mit der Haltung, das ist das absolute Wort Gottes. But simply as this is how I see things from a prophetic perspective. Aber einfach so sehe ich Dinge aus der prophetischen Perspektive. Now, the first thing that I have seen for 2022, das erste, was ich für 2022 sah, is a year of division and a year of alignment. Ist ein Jahr der Trennung und ein Jahr der Vereinigung. So here is what the Lord told me when I asked him, division and alignment, how does this even make sense? Folgendes sagte mir Gott, als ich ihm sagte, Trennung und Vereinigung, wie macht das Sinn? And I felt that the Lord is saying to me that there are certain things that I want to align, but they cannot be aligned yet because first they have to be divided. Der Herr sagte zu mir, dass es gewisse Dinge gibt, die sich verbinden wollen, diese Dinge aber noch nicht verbunden werden können, weil sie zuerst getrennt werden müssen. There are people who are supposed to walk together. Es gibt Menschen, die zusammen gehen sollen. Be aligned in heart. Vereint im Herz. But they cannot because they are together with people which they are not supposed to walk with. Aber sie können nicht, weil sie mit Menschen zusammen sind, mit denen sie nicht zusammen sein sollten. So there's going to be divine division coming to many people. Es wird für viele Menschen eine göttliche Trennung geben. So that these people then can be aligned with the people that are supposed to walk with. Damit sich diese Leute dann mit den Menschen verbinden können, mit denen sie sich verbinden sollten. And I've not only seen this for people. Ich habe dies nicht nur für Menschen gesehen. But I've also seen this for callings and purposes. Ich habe dies auch für Berufungen und Bestimmungen gesehen. You know, there are people who are walking in something today that has been the purpose of God until now. Es gibt Menschen, die heute in etwas gehen, leben, das bis jetzt Gottes Bestimmung war. And somehow in the heart they do not have the courage to disattach themselves from these things. Und irgendwie haben sie in ihren Herzen nicht den Mut gehabt, sich von diesen Dingen zu trennen. There are fears and insecurity that hold them back. Ängste und Unsicherheiten halten sie zurück. And I heard the Lord saying, I'm going to attach these people from these purposes which was good until now. Ich hörte den Herrn sagen, ich werde diese Menschen trennen von dieser Bestimmung, die bis jetzt gut war. But it's not anymore what I have for them from now forward. Aber es ist nicht mehr das, was ich für sie bereithalte von jetzt an. So they, I even saw some people, you know, they saw the new purpose and they tried to get into it, but they couldn't because it was almost like chains around their leg. Ich sah sogar Menschen, die die neue Bestimmung sahen und sie versuchten da hineinzugehen. Sie konnten es nicht, weil sowas wie Ketten um ihre Beine gelegt waren. And the Lord is saying, that's your old purpose. Und der Herr sagt, das ist deine alte Bestimmung. And I'm going to disattach, I'm going to disconnect you. Ich werde dich trennen, dich abkoppeln. So that you can walk into and attach yourself and align yourself with the purpose that I have from now on. Damit du ergreifen kannst, damit du dich verbinden kannst mit dieser neuen Bestimmung, die ich für dich habe. I saw also an incredible... It's almost like this blanket of blindness coming over people. Ich sah auch wie eine Art Blindheit, fast wie eine Leere, die über Menschen kommt. You know, and I saw people who are good people. Ich sah gute Menschen. They suddenly could not see anymore the things that were around them and they were supposed to see. Die plötzlich nicht mehr die Dinge sehen konnten, die um sie herum sind, Dinge, die sie sehen sollten. And here is what I felt the Lord say. Hier ist, was ich fühlte, dass der Herr sagte. The first three months of 2022, die ersten drei Monate von 2022 is a very important and very crucial time for these people. Ist für diese Leute eine sehr wichtige und eine entscheidende Zeit. Because these people have rejected revelation and knowledge in the past. Weil diese Menschen in der Vergangenheit Offenbarung und Wissen abgelehnt haben. God has spoken to them, Gott hat zu ihnen gesprochen. But they kept closing their heart and had a lot of excuses. Jedoch verschlossen sie immer wieder ihr Herz und hatten viele Ausreden. Hatten viele Gründe, warum sie das nicht tun können, was Gott ihnen gezeigt hatte. Der Herr sagt, ich gebe ihnen die ersten drei Monate 2022, dass sie mir antworten können, was ich ihnen bereits so freundlich gesagt habe. Aber es wird einige Menschen geben, die nicht antworten werden, weil sie simply don't want to do. Es wird einige Leute geben, die nicht antworten werden, weil sie es einfach nicht tun wollen. They don't want to obey God and don't want to follow his ways. Sie wollen Gott nicht gehorchen, seine Wegen nicht folgen. And these people are going to be given over to their own desire of the heart, which will be blindness. Diese Leute werden dem Verlangen ihres Herzens ausgeliefert werden und sie werden blind sein. So they're going to be spiritually blind. Sie werden geistlich blind sein. And I felt the Lord saying to even friends around them who are very close to them. Ich fühlte, wie der Herr zu Freunden sagte, die ihnen sehr nahe stehen. Don't fight them and don't even try to convince them to see things that they don't see. Bekämpfe sie nicht und versuche nicht einmal sie zu überzeugen, damit sie Dinge sehen, die sie nicht sehen. Because the only reason why they're blind is this is what they have chosen. Der einzige Grund, warum sie blind sind, ist, weil sie das gewählt haben. So I feel the Lord saying to those who are close to them, which is going to hurt them a lot. Ich fühlte, wie der Herr zu den Menschen sagte, die ihnen nahe stehen und es wird ihnen sehr wehtun. Because they will clearly see, but their close friends and even sometimes relatives, even spouses will be blind. Sie werden es klar sehen, ihre sehr engen Freunde, nahestehende Menschen, Verwandte, sogar Ehepartner werden blind sein. The Lord says, just trust me and keep following me. Der Herr sagt, vertraue mir und folge mir. Then I saw also for 2022 an incredible migration. Dann sah ich auch für dieses Jahr eine unglaubliche Bewegung. People, God is going to shift his children the way he always wanted to shift. Leute, Gott wird sein Volk so verschieben, wie er es schon immer tun wollte. I even say a lot of geographical shifts coming among the people of God. Ich sage sogar, dass viele geografische Verschiebungen unter den Menschen Gottes stattfinden werden. And I saw something I've never seen. Ich sah etwas, das ich noch nie gesehen habe. I saw a quick response from the children of God's desire to fulfill God's purpose. Ich sah die schnelle Antwort von den Kindern Gottes mit dem Wunsch, die Bestimmung zu erfüllen. You know, I heard like Jesus said, go there, and people just get up and go. Ich hörte, wie Jesus sagte, geh dorthin, und ich sah, wie Menschen aufstanden und einfach gingen. I saw people who have been very traditional people, not in a negative sense. Ich sah Menschen, die sehr traditionell waren, nicht im negativen Sinn, like family tradition, wie Familientraditionen. And God says, go, and they will go to another country. Und Gott sagt, geh, und sie gehen in ein anderes Land. And I found the Lord saying, what I'm doing is I'm preparing my bride to be my army that is ready to march whenever I call. Und ich hörte den Herrn sagen, ich bereite meine Braut vor als meine Armee, die bereit ist zu marschieren, wenn ich sie rufe. So it's kind of the Lord is calling his army and getting them ready to move. Es ist so, als ob Gott seine Armee ruft, sich vorzubereiten, sich zu bewegen. And then I saw another thing that I felt very strong in my heart. Dann sah ich etwas anderes, das ich in meinem Herzen sehr stark fühlte. That the Lord is going to speak to a lot of his children. Dass der Herr zu vielen seiner Kinder sprechen wird, about things that he has spoken the last 5 years. Über Dinge, die er in den letzten 5 Jahren gesprochen hat. You know, since 2015, 2016. Seit 2015, 16, 17. So that period, you know, 5, 6, 7 years. Dieser Zeitraum 5, 6, 7 Jahre. The Lord has spoken specific things to a lot of his children. Hat der Herr bestimmte Dinge zu vielen seiner Kinder gesprochen. And I saw how a whole lot of children began to enter into these promises. Und ich sah, wie viele Kinder anfingen, in diese Verheißungen hineinzugehen. But then they backed up. Aber dann zogen sie sich zurück. They saw the price to pay. Sie sahen den Preis, den sie bezahlen müssen. They saw the complications. Sie sahen die Komplikationen. They saw doors closed in front of their eyes. Sie sahen, wie sich Türen vor ihren Augen schlossen. And they retreated. Und sie zogen sich zurück. And the Lord is going to send out his angel. Der Herr wird seine Engel schicken, to encourage and activate and fire on these children of God. Um diese Kinder Gottes zu ermutigen, zu aktivieren, anzufeuern. Remember the call of the promises, and now they will grab it and they will press into the promised land. Dass sie sich an die Berufung der Verheißungen erinnern und nun werden sie es ergreifen und in das verheißene Land eintreten. You know, it's almost like these people say, I had a chance and I missed it. And God in his graciousness giving me another chance. Es ist fast so, als ob diese Menschen sagen, ich hatte eine Chance, ich habe sie verpasst und Gott in seiner Gnade gibt mir eine weitere Chance. And then I saw the next thing I saw was a pyramid. Das nächste, was ich sah, war eine Pyramide. You know, and I saw a pyramid standing quite tall. Und ich sah eine ziemlich große Pyramide. And then I saw how the hand of God came and flipped it over. Und ich sah, wie die Hand Gottes kam und sie umdrehte. And as he flipped it over, it literally began like this whole pyramid just fizzled like it was sand and fell into the ground. Und als er es umdrehte, fiel die Pyramide buchstäblich auseinander zu Boden, als ob es Sand wäre. And when I looked closer in this vision, I saw that the grains of sand were people. Als ich diese Vision näher betrachtete, sah ich, dass diese Sandkörner Menschen waren. And the Lord said, und der Herr sagte, the pyramid that you've seen in this vision, die Pyramide, die du in dieser Vision gesehen hast, is the structure, the institutionalized church. Ist die Struktur, die Institution Kirche. The simple people at the bottom. Die einfachen Menschen sind die Basis. And the great, big, strong leaders on the top. Und die großen, starken Leiter sind an der Spitze. The apostles on the top. Die Apostel an der Spitze. And the Lord is taking this whole structure, institution, and turning it upside down. Gott nimmt diese ganze Struktur, Institution und stellt es auf den Kopf. So that the people who were at the bottom, which are the ordinary people of God, so dass die Menschen, die am Boden waren, die einfachen Menschen Gottes, als es umgedreht wurde, begann dies auseinander zu bröckeln und auf den Boden zu fallen. And then what I saw shocked me and excited. Was ich dann sah, schockierte und begeisterte mich. Because as this pyramid fizzled out like sand, denn als die Pyramide wie Sand herunterrieselte, diese Sandkörner waren Menschen, sie fingen an, überall hin zu laufen. And that was a sense of victory, a sense of purpose, and a sense of freedom. Es war ein Gefühl von Sieg, von Bestimmung und ein Gefühl des Friedens. And here is what I saw. Hier ist, was ich sah. These people who were like in a prison under the structure of the pyramid. Die Menschen, die unter dieser Struktur der Pyramide in einem Gefängnis waren, suddenly when they came to the other way around and now they all fell to the ground. Plötzlich, als sie umgedreht wurden und auf den Boden fielen, there was nothing at the top anymore controlling and limiting them. War nichts mehr an der Spitze, das sie kontrollierte und limitierte. Und die Menschen waren frei und sie verteilten sich überall, um die Güte Gottes zu teilen. Und ich sah, wie die Gemeinde Jesu Christi freigesetzt wurde. Freigesetzt, um die Güte Gottes auszubreiten. You know, I saw people who were caught in a prison of a church structure and did not do anything for many, many years. Ich sah Menschen, die in der Kirchenstruktur gefangen waren und während vielen Jahren nichts getan haben. In kurzer Zeit führten sie viele Menschen zu Jesus und tauften diese Leute. And that was, it's like this move of God, it's just happening. Diese Bewegung Gottes geschieht gerade. So, and this sense of freedom was so strong. Dieses Gefühl von Freiheit war so stark. And then the last thing that I saw, und das Letzte, das ich sah, is that people of God connecting, reconnecting to each other from the sense of point of purpose. Dass Menschen sich verbanden, wieder verbanden vom Standpunkt der Bestimmung aus. You know, I saw many, many Christians wandering around, not knowing where to go. Ich sah viele Christen, die umhergingen und nicht wussten, wohin sie gehen sollen. Like they didn't know anymore where do they fit. Sie wussten nicht mehr, wohin sie gehören. I left this church because I don't fit. I went here, I don't fit. I went there, I don't fit. I don't know where. Ich ging zu dieser Kirche, aber ich passte nicht hinein. Ich ging dorthin, aber passte nicht hinein. Wo passe ich hinein? And people who are wandering around in the spiritual like desert of confusion. Und die Leute, die umhergingen in der geistlichen Wüste der Verwirrung, I saw the Spirit of God himself connecting them like it did in the Valley of Dry Bones in Ezekiel chapter 37. Ich sah den Geist Gottes, wie er sie selber miteinander verband, wie er es im Tal der dürren Knochen in Ezekiel 37 getan hat. Ich sah, wie der Herr Menschen miteinander verband und er hat sie zweckmäßig verbunden. Like suddenly the question was not anymore, do we go to the same church? Plötzlich war nicht mehr die Frage, gehen wir zur gleichen Kirche? The question was, are we walking together in the same purpose of God? Die Frage war, gehen wir zusammen in der gleichen Bestimmung Gottes? And these divine connections are going to be so strong that they form strong bodies. Diese göttlichen Verbindungen werden so stark sein, dass sie stark Körper bilden. And you know, suddenly people will be connected in purpose. Und plötzlich werden die Menschen mit Absicht verbunden werden. The hearts will be excited. Die Herzen werden begeistert sein. They will love one another unconditionally. Sie werden einander bedingungslos lieben. Going to live like the early church without anybody having to tell them to do that. Sie werden wie die erste Gemeinde leben, ohne dass jemand ihnen sagt, dass sie dies tun müssen. You know, with all of this thing happening, like people being connected for. Mit dem, was geschieht, wenn die Menschen mit Absicht verbunden werden. I saw the true prophetic voices becoming loud trumpets all over the world. Sah ich, dass wahre prophetische Stimmen zu lauten Trompeten auf der ganzen Welt wurden. And I saw God putting his hand into the trumpets of the false prophetic voices. Ich sah, wie Gott seine Hand in die Trompeten der falschen Propheten legte. And all these false prophetic voices that have prophesied all sorts of stuff over the last years. All diese falschen prophetischen Stimmen, die alles Mögliche in den letzten Jahren prophezeit haben. They've been false prophets. Es waren falsche Propheten. False trumpets. Falsche Trompeten. God is just putting his hand there and the noise is going to stop. Gott legt einfach seine Hand darauf, die Stimme wird aufhören. True prophetic voices are going to rise up. Die wahren prophetischen Stimmen werden sich erheben. And people will be connected in purpose of God and not in purpose of man. Und die Menschen werden in der Bestimmung Gottes verbunden sein und nicht in der Bestimmung von Menschen. People will not follow man anymore. Leute werden nicht mehr den Menschen folgen. That game is over. Dieses Spiel ist vorbei. People will be joined because in God's purpose they will be joined by the Spirit of God. Die Leute werden verbunden, weil sie durch den Geist Gottes verbunden werden. Guys, I thank you for watching my prophetic perspective 2022. Leute, danke, dass ihr euch meine prophetische Perspektive 22 angeschaut habt. A lot of people ask me all the time regarding the coronavirus and the political situation in Europe and all sorts of things. Viele Leute fragen mich die ganze Zeit im Hinblick auf das Coronavirus und die politische Situation in Europa und lauter solche Sachen. Well, I don't like to enter this thing. Ich mag es nicht, auf diese Dinge einzugehen. Let me explain a couple of things about my prophetic voice. Ich sage dir einige Dinge über meine prophetische Stimme. If God doesn't say anything, neither will I. Wenn Gott nichts sagt, so sage ich auch nichts. When COVID started, so many people sent me a message. Reinhard, what did God show you? When it's gonna stop? Als COVID begann, sandten mir so viele Leute Nachrichten. Reinhard, was hat Gott dir gezeigt? Wann wird es aufhören? And I was the prophetic voice who always said the same thing. I don't know. Ich war die prophetische Stimme, die immer das Gleiche gesagt hat. Ich weiß es nicht. I mean, Daniel knows it. He can confirm. Daniel weiß es. Er kann es bestätigen. I always said, I don't know. Ich sagte immer, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt zurückschaue auf die prophetischen Stimmen, zurückblicke, die ich sehr verehre und respektiere, they have prophesied days and years, you know, episodes of years. Sie prophezeiten Tage und Jahre, Jahresabschnitte, wenn Gott ihnen zeigte, dass Covid aufhören wird. Wenn Gott es mir nicht zeigt, dann sage ich, es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. So regarding the COVID, I really don't know. Im Hinblick auf Covid, ich weiß es wirklich nicht. I do know something, which is fear is the bigger problem than the COVID. Ich weiß, dass Angst das größere Problem als Covid ist. I do also know that control is the bigger problem than the COVID. Ich weiß auch, dass Kontrolle das größere Problem ist als Covid. But you know, as far as that is concerned, I'm fine. Solange es darum geht, geht es mir gut. Now regarding the political situation. Zur politischen Situation. Here is what I've decided. Da habe ich Folgendes beschlossen. I will not enter that. Ich werde da nicht hineingehen. Whatever God shows me as far as political situation is concerned, I work it out with him. Was immer Gott mir zeigt, was die politische Lage anbelangt, schaue ich es mit ihm an. You know, I am not going to be a political prophetic voice. Ich werde nicht zur prophetischen politischen Stimme. I'm not going to do that. Das werde ich nicht tun. So if the Lord shows me, then I guard them in my heart. Wenn der Herr mir etwas zeigt, behalte ich es in meinem Herzen. Ich werde es nicht mit anderen Leuten teilen. So habe ich entschieden zu handeln und habe meine persönlichen Gründe. Danke, dass ihr zugeschaut habt. If you do speak German, wenn du Deutsch sprichst, we now have a German mentoring too. Haben wir jetzt auch ein deutsches Mentoring. You can send us a message to find out how that works. Du kannst uns Nachrichten schicken, damit du weißt, wie das geht. And we'll be very glad to let you know. Und wir werden sehr froh sein, es dir zu zeigen. Danke! And more than any other thing. Und mehr als alles andere, follow Jesus in 2022. Folge Jesus im 2022. Don't follow me. Folge nicht mir. Don't follow person. Folge nicht Personen. Follow nobody but Jesus. Folge niemandem, nur Jesus. Stay close to him. Bleibe in seiner Nähe. Thank you. Danke.